Das war WDR3-Konzert. Das Akalia-Trio spielte zum Abschluss das Klaviertrio Notturno von Dirk Lödtfering. Morgen um diese Zeit, also ab 20.05 Uhr, präsentieren wir Ihnen in WDR3 Musik aus dem Herzen Asiens. Jetzt ist es 22 Uhr. WDR3. Hörspiel. Ende gut. Von Sibylle Berg. Regie Claudia Johanna Leist. Ich bin so um die 40. Das sagt man heute auf Partys, zu denen einen keiner einlädt. Noch nicht mal zu verdammten Stehpartys oder Eventmanager-Geburtstagen lädt einen eine Sau ein. Und wenn doch, wäre das sicher ein dicker Mann mit Schweißperlen überall, der fragte, na, wie alt sind wir denn? Und statt ihn mit einem Bauchschuss zu antworten, dass seine Scheißgedärme auf den Boden klatschen und gegen den Cindy Sherman Originalabzug mit Nummerierung, sagt man, den Kopf zu Boden geneigt, ich bin so um die 40, ich bin 1,74 groß, ich wiege 50 Kilogramm, ich habe irgendwelche Haare, meine Augen sind blau, aber nicht sehr, und meine Haut wird immer weicher, oder das Fleisch darunter, das kann ich nie auseinanderhalten. Ich wohne in einer deutschen Stadt, die wirkt, als wäre sie komplett besoffen. Ich mache fast alles für Geld und nichts davon interessiert mich. Ich habe mich für kaum etwas bewusst entschieden. Ich habe es passieren lassen, das Leben. Wenn man isst, schläft, keine Drogen nimmt, sich sauber hält und nicht weiter auffällt, dann passiert es einem so, das Leben, man muss da keine Verrenkung machen. Ich lebe alleine, weil das auch so passiert ist. Ich arbeite irgendwas, danach gehe ich nach Hause, mache mir tiefgekühlte Sachen warm, esse die im Bett, schaue fern, schlafe und am nächsten Morgen geht alles von vorne los. Ich interessiere mich für nichts, ich habe keine Hobbys. Ich mache die meisten Dinge, weil alle sie so machen. Alle wohnen und arbeiten, falls sie nicht arbeitslos sind. Alle essen was und haben Schlafprobleme, besonders in meinem Alter, weil sie Angst haben, nicht wieder aufzuwachen. Aber das würde der dicke Mann überhaupt nicht wissen wollen. Er wäre auch bereits nach einer Minute verschwunden, denn so ist es heute. Keiner hört mehr wem zu, da kann man noch so interessante Sachen erzählen. Es ginge durchaus noch unerfreulicher. An einem Sonntag zum Beispiel, im Herbst zum Beispiel, im Sommer oder egal wie das Zeug heißt, denn Jahreszeiten sind uninteressant geworden. Nichts zu unterscheiden, seit die Welt begonnen hat, sich an einer Geschwindigkeit aufzulösen, mit der keiner gerechnet hat. Es ist zu spät für Lösungen. Es gibt keinen Anfang und kein Ende, keine Konturen. Keiner hat mehr eine Ahnung. Der letzte große Krieg hat begonnen, auf allen Kontinenten bricht die Wirtschaft zusammen, Handyanschlüsse werden gesperrt, Jungjournalisten machen Karriere als Obdachlose, Broker erhängen sich. Überall werden westliche Touristen entführt, 100.000 Menschen im Land, davon 30% Teenager, bringen sich Jahr für Jahr um, ohne andere mit in den Tod zu nehmen. Was für eine Verschwendung. Keiner glaubt, keiner will mehr etwas, außer persönliches Glück. Doch woher soll das kommen, wohin gehen? Zu Leuten, die nicht bei sich sind, da will doch keiner hin. In Europa ist es spannend. Malaria, Beriberi und die Krätze, die in unseren Breitengraden, in unseren überlegenen Leibern nichts verloren hatten, sich aber wegen der Klimaveränderung prima entwickeln konnten, erobern den Norden. Was aber nicht weiter schlimm ist, weil der sowieso gerade weggespült wird. Es ist das dritte Jahr der Flut. Das Fernsehen zeigt, wie in den Jahren zuvor, per Livecam 24 Stunden lang Überschwemmung. All die nutzlos Schlaflosen können in den frühen Morgenstunden beobachten, wie Kühe in den großen Abfluss der Erde strudeln. Und übergewichtige Menschen, die ihren Lebenshöhepunkt nie gehabt haben, kleine Sandsackwelle gegen meterhohe Wassermassen errichten. Schwitzend versuchen sie, seltsame Couchgarnituren aus hellem Kunstholz mit Bezügen, auf denen lilafarbene Dreiecke torkeln, gegen die Plärre aus Kot und aufgeweichten Gräbern zu schützen. Sie weinen in die Kameras, während das Wasser einen Totenschädel gegen ihre dicken Knie spült. Das ist er also, der Beginn des neuen Jahrtausends. Was gerade hinter uns liegt, ist mäßig interessant. Die 80er Jahre mit der fast rührenden Anbetung des Geldes waren harmlos gewesen im Vergleich zu den 90ern. Dem Jahrzehnt der komplett verblödeten Jugend, die Millionen mit nicht existierenden Dingen verdiente. Jeder sein eigener Börsenguru, die Welt im globalen Wahn. Da wurde aufgekauft, expandiert, ausgebeutet und gelebt, als seien alle unsterblich. Weil die Bevölkerung der westlichen Welt hoffnungslos überaltert war, wurde Jugend als luxuriöse Qualität verehrt. 20-Jährige schrieben Bücher, 15-Jährige machten Millionen mit Musik, 14-Jährige waren Topmodels. In Zeitungen, Magazinen und im Fernsehen erklärten minderjährige Schwachköpfe die Welt. Alle anderen waren Verlierer, alt oder ohne Lehrstelle, waren Ausländer oder Proleten, tanzten verzweifelt mit Drogen zugedröhnt auf Technoparaden und ließen sich als Spaßgeneration beschimpfen. Das Jahrzehnt hatte den Körper zum heiligen Dings erklärt, gerade weil keiner mehr Körper brauchte, Männer keine Muskeln mehr benötigten, denn der neue Mittelstand, das neue Mittelmaß, die geistige Elite hockte vor Computern, während ihre Frauen jung und straff sein mussten, so waren die 90er auch das Jahrzehnt der Schönheitschirurgie, der Hülle, der Leere. Was nun wohl kommen mochte? Aufräumen zum Neubeginn? Was könnte ich mich wieder aufregen, wie ich da so liege und an meinem verkommenen Körper entlang in den Fernseher sehe. So, so. Begleitet vom Wackeln des Kopfes, wenn er noch wackeln könnte und nicht abgetrennt zwischen meinen Beinen läge. Die Luftfahrt mal wieder. Mehrere Flugzeuge sind abgestürzt. Außerdem haben Terroristen sich und andere in diversen arabischen und asiatischen Ländern aus verschiedenen Gründen in die Luft gesprengt. Was aber nur als Lauftext unter den Überschwemmungsbildern gesendet wird. Zu viele Attentate, zu weit weg, von denen kaum noch einer was wissen will. Ach Gottchen, denken die Leute, wenn sie so einen zerfetzten Terroristen sehen, den Mund zu einem letzten Allahu Akbar aufgerissen, an einem Kopf, der sich irgendwo, aber jedenfalls nicht mehr auf dem Körper befindet. In den Trümmern eines Busses, eines Einkaufszentrums oder eines Restaurants. Inmitten zerfetzter Leiber verhasster Ungläubiger. Oh, nicht schon wieder diese kaputten Fundis, denken die Leute und konzentrieren sich auf das Bild eines Sofas im Fluss, Dreiecke im Dessin, das wie steppend auf den Schaumkronen tanzt. Bei mir scheint jedoch alles ruhig. Der Boden trocken, die Wände nicht von großen Rissen zerteilt. Der Sonntag gewinnt in meinem Wettkampf der Depressionen nach Pfingsten und Weihnachten den Trostlosigkeitspokal in Bronze. Ein kleiner Hund, der überfahren an einer Straße liegt mit Sockel und Kupferplatte. Vor einiger Zeit habe ich begonnen, mich für die Welt zu interessieren. Ich lese Zeitungen und Bücher über den Islam, den Osten, den Westen, den Vaterländischen Krieg, das Dritte Reich, Schwackelschutzwert, das ganze Zeug und all diese Informationen führen zum Begreifen von nichts. Ich weiß unterdessen, wo der Irak liegt. Gesehen habe ich ihn nicht, aber auf einer Karte nachgeschaut. Die werden ja nicht lügen da. Und welche Länder Südamerikas mit Dollar zahlen, ich weiß, wer Pol Pot war. Und dass Stalingrad umbenannt worden ist, leuchtet mir auch ein. Ich habe begriffen, dass mein Gehirn nicht das eines Genies ist. Mit jeder neuen Information wächst meine Erstarrung, denn ich verstehe immer weniger. Das ist, wenn es nicht nieselt, regnet und die Sonne nicht mehr zu sehen ist, daran haben sich alle gewöhnt. Sicher, es gibt mehr Selbstmorde und Depressive, die meist zügig Selbstmord begehen, doch wer soll es ihnen übel nehmen? Man trennt sich leicht von Sachen, um die man nicht gebeten hat. Wer glücklich ist in dieser Welt, muss geisteskrank sein. Ich weiß nicht, was erstrebenswerter ist. Die Erbärmlichkeit des Lebens, den Untergang der Welt, die Attentate und Kriege, den Hass und Neid, auszublenden und sich trotzdem an vereinzelten Blumen zu erfreuen, sich immer zu sagen, was nützt es, wenn ich leide, ich sterbe eh bald und kann es nicht ändern. Oder die ganze Katastrophe tatsächlich wahrzunehmen, was immer auch bedeutet, Glück liegt nicht drin. Auf der Straße spritzt ab und an ein Auto über den Asphalt. Im PKW eine übergewichtige Fleischhülle mit Fleischmütze und Fleischschürze, bewegt von einem durch Unterforderung geschrumpften Hirn. Das sagt, Fahr links, dann rechts, dann steigst du aus, dann gehst du in eine gelb gehauchte Wohnung, nimmst dir ein Bier und setzt dich auf eine groß bedreieckte Couch, schaust in den Fernseher und wenn du schwindlig genug bist vom Klotzen und Trinken, gehst du ins Bett. Das riecht nach dir, nach Talg und da schläfst du dann. Viel Spaß noch. Die, die nicht schlafen, saufen und klotzen, begegnen der Leere mit Kegeln, Kino, Schlagen oder Kindervergewaltigen. Das ist ein Sport geworden für Männer im schlechtesten Alter, also jeden. Dein Herz ist weg, kein Atem mehr. Die Brust, die hebt sich zentnerschwer. Vor deinem Fenster hockt ein Geier. Du greifst nervös nach dem Herrn Meier. Herr Meier, nun, den gibt's nicht mehr. Drum geht ja auch dein Atem schwer. Und wieder mal erkennst du klar, dass alles nur ein Irrtum war. Der Einzige, der dir noch bleibt, das ist dein Freund, Herr Einsamkeit. Hier wohnt das Volk, die Verlierer. Hier wohnen Menschen, die alt sind und nicht attraktiv. Arbeitslose Maschinisten, Kassiererinnen, alleinerziehende Teilzeitprostituierte. Hier wohnen die 50% Übergewichtigen des Landes, die 12 Millionen Arbeitslosen, die Sozialhilfeempfänger, alle, die zu dumm sind, zu träge, zu unglücklich oder zu behindert, um zu tun, was die anderen tun. Nicht geeignet, ihre Normen zu erfüllen, saubere Fenster, Gardinen, viel Putzmittel. Der Mann geht arbeiten bis zur Rente, zwei Kinder, die mit 22 heiraten, nix da. Hier wird gestunken. Hier werden Wohnungen zwangsgeräumt und gewartet, dass jemand wieder alles in Ordnung bringt, schön macht. Liebhaben könnte man sie, würden sie nicht in ihrem Hass auf sich und die große Verarschung, die ihr Leben heißt, nach einem Führer schreien. Würden sie nicht gerne Dinge brennen sehen und erschlagen, was anders ist, was ihnen schuldig scheint an ihrer Misere, was es besser hat oder zumindest zu haben scheint. Die Männer gehen in dunkle Kneipen, um am Tresen zu weinen. Die Frauen gehen in neonbeleuchtete Läden, um weinend Waren aus Pappkartons zu reißen. Die Läden verkaufen geschnittenes Brot aus Sägemehl, Fleischkonserven mit Innereien, gezuckerte Getränke und Margarine. Die Einkaufswagen sind gefüllt mit Mayonnaise, Ölsardinen, Weißbrot in Scheiben, Corned Beef, Dosenbier, Rührkuchen, Margarine, Instant-Kaffee, Sülzfleisch, Cola, Negerküssen, Fadennudelsuppe mit Rindbällchen aus Knorpel, Schweineschmalz, Tubendosenmilch gezuckert. Als ob die Waren bereits wieder erbrochen wären, so liegen sie in den Körben. Kleine Frauen schleppen Beute heim wie Ameisen. Wozu? Das wissen sie nicht zu sagen. Sie werden alles essen, in sich schaufeln und sich sehr leer fühlen. Essen sie gerade mal nicht. Ein Gefühl des Hungers wird sie immer begleiten. Die Menschen in meinem Viertel bringen sich oft um und reißen dabei große Löcher in die Böden der Wohnungen über ihnen. Sie haben Krebs, Thrombosen, Schlaganfälle und Leberzirrhosen. Sie verbringen ihr halbes Leben im Krankenhaus. Es ist ihnen egal, wenn Organe entfernt oder Glieder entnommen werden, denn einen Körper, den sie fühlen, haben sie nie besessen. Sie schieben an ihrem Tropf in die zugige Auffahrt des Spitals, rauchen eine und sind vermutlich froh, für eine Zeit der Hölle daheim entkommen zu sein. Zufrieden, endlich eine Aufgabe gefunden zu haben. Als professionelle Kranke kennen sie sich aus mit lateinischen Begriffen und Kassenzuständigkeiten, mit Kurverordnungen und Nebenwirkungen. Endlich mal was, wo sie sich auskennen. Die Krankenhäuser überfüllt mit unansehnlichen Menschen, dicken, dummen, hässlichen und geschundenen. Ihr Leben stimmig, sie können Kinder sein und werden versorgt. Müssen nicht denken, sind nicht verantwortlich. Das sind die da oben. Und wehe, das Mittagessen kommt nicht pünktlich. Dunkel wird es und in den Wohnungen blaues Licht. Lauern auf das UFO, in dessen Kometenschweif man in eine bessere Welt schweben wird. Sollte das Wiedererwarten nichts werden, dann Selbstmord. Aber langsam, damit man was davon hat. Die Qual spüren 50 Jahre lang. Auf Sitzgruppen quellen Einsame mit leeren Flaschen auf dem Tisch, mit verschimmeltem Brot auf dem Tisch, leeren Pizzaschachteln. Vielleicht liegt da ein Toter am Boden. Maybe ist er auch nur besoffen. Saufen bis zur Ohnmacht. Was sollen sie sonst machen, die armen Schweine? Das Sterben dauert doch so lange. Da werden ihnen Organe entnommen und Raucherbeine abgesägt, aber gestorben wird nicht. Glücklich die Arbeit haben hier in meinem Viertel. Aufstehen können morgens um 6, zu müde zum Denken. Kaffee aus Maschinen trinken, die sich selber programmieren. Die haben sie mal bei einer Tombola des Kegelvereins gewonnen. Manche besitzen noch Geschlechtsorgane hier im Quartier. Dann wollen sie spüren damit. Mehr spüren, dass etwas passiert. Etwas nur, ob bitte, bitte. Aber ein Akt ist immer nur ein Akt. Und dann fesseln sie sich, das haben sie im Fernsehen gesehen, und schlagen sich ratlos mit Pferdepeitschen. Sie sitzen morgens in ihren Küchen und können nicht leben, nur frieren. Weil sich die Nachtspeicherheizung um 4 Uhr abschaltet, nur auf die Straße taumeln, zur Arbeit, wo es immer zu hell ist und zu kalt. Wo sie die Kollegen nicht mögen und nicht, was sie tun, und dann wieder auf die Straße im Dunkeln am Abend. In den Supermarkt und heim, nur nicht ausgeglitten auf der feuchten Straße. Vor den Fernseher, Ölsardinen essen, Bier trinken, bis alles verschwimmt und ins Bett fallen, ins kalte Schlafzimmer und weg. Das Problem sind die Wochenenden. Da wird gesoffen, gerne auch im Verein oder auf einer Bank im Park die Vögel ansehen. Und selbst die gehen weg, wenn sie können, irgendwohin, wo sie meinten, es sei schöner, ist aber nirgends mehr. Da hocken sie in Afrika, die dummen Viecher, schauen auf entlaubte Bäume und Müllhaufen, und dann kommen die Geier. Die da oben werden mir ja wohl ein besseres Leben geben, wenn das hier alle ist. Ich zahle ja schließlich Steuern. Keiner glaubt mehr an Wunder. Das ist gelaufen. Ab 40 glaubt keiner mehr an etwas, das von Gott kommt, vom Himmel, von Außerirdischen, dass ihm etwas Besonderes zustünde, ein großes Leben oder die große Liebe. Sie ist allein übrig geblieben. Bis vor kurzem gab es Freunde, die zur Verfügung standen, wollte sie mal nicht allein sein. Für eine Städtereise, einen Kinoabend, zum Telefonieren im Bett. Aber die haben jetzt alle Kinder und Häuser. Die Scheißfreunde haben erreicht, was sie erreichen wollten, oder sind gescheitert und haben sich damit eingerichtet oder haben Krebs. Auf einmal merkt sie, dass sie noch nicht einmal mehr von irgendwem in Ruhe gelassen wird. Da ist keiner mehr. Und sie auf dem besten Weg, eine dieser Frauen zu werden, die ein künstliches Dauerlächeln im Gesicht haben, sich extra gerade halten, die Haare offen tragen und arche Schuhe, weil die so bequem und irgendwie witzig sind, die sehr gerne alleine leben. Aber Alleinleben ist Dreck. Das bekommt keinen. Ab 40 sollte keiner mehr alleine wohnen, denn dann wird man wunderlich. Beginnt leere Pizzaschachteln zu sammeln, Vogelspinnen zu züchten oder die Bäume mit kleinen Metallschildern vollzuhängen, wie dieser Freak auf dem Monte Verita, nackig im Wald rumtigern und Bäume beschriften. Ab 40, mehr oder weniger, sollte man mit einem Mann, einer Frau, einem Kind, einer Oma, mit irgendwem wohnen, der einem klar macht, dass man selber nichts Spezielles ist. Geplatzte Adern, trübe Augen, rote Ekzeme, gesprungene Lippen. Ein Stillleben in der Fußgängerzone. Nichts vom eiligen Ziellauf der Feierabendheimkehrer. Gestrandete schlingern hier um sich. Niemand derer, die ich sehe, scheint zu wissen, was er tut. Irgendetwas in ihrem Organismus hält sie am Leben. Die Bosheit, die Egozentrik der Depressiven, die Neurotransmitter, die nach Drogen brüllen, der Wunsch zu vergewaltigen, zu kotzen, sich zu verstümmeln. Irgendwas macht, dass sie sich von einem Tag zum anderen schleppen. Aber warum leben sie so lange? Traurige alte Säufer hocken auf einer kaputten Bank. Wenn sie nicht grölen, sehen sie aus, als ob sie weinten. Schau nur, wie schön. Uralte, drogensüchtige Minderjährige pissen in den Brunnen, fette Hausfrauen schlagen auf ihre fetten Kinder ein. Kein Traum hat sich erfüllt. Aber sie haben doch alle einen gehabt. Die Säufer, die Junkies, die Fresssüchtigen waren Staub gewesen, geboren worden, von einer Frau auf dem Arm getragen, älter geworden. In mehr oder weniger beschissenen Elternhäusern hatten sie aus dem Fenster geschaut, in Nächten, die still waren. Vom Fliegen geträumt, von etwas Großem, das auf sie warten würde, wenn sie nur endlich erwachsen wären. Sie wollten alles anders machen, etwas Erfülltes, Gutes, Schönes, ohne dass sie einen Namen dafür gehabt hätten. Da war nur dieses Ziehen in ihnen gewesen, wie verliebt sein. Und sitzen nun auf einer Bank und saufen ihre Enttäuschung weg. Oder wohnen in Erdgeschosswohnungen an lauten Straßen und schmieren ihren Kindern unansehnliche Brote. Es ist wunderbar, sein Leben in die Hand zu nehmen, Verantwortung zu tragen, es zu etwas Großem zu formen. Es ist befriedigend, einen Beruf zu ergreifen, in einem Frauengleichstellungsbüro zum Beispiel. Sie denken noch immer, es sei Spaß, etwas, das sie nichts angeht. Die Krise, das Elend, die Anschläge, der Krieg wissen doch, dass ihnen etwas Besonderes zusteht. Gut ausgebildet, smart und windschnittig, den Kopf befreit von allen Neurosen, von störenden Gedanken, hatten sie es, wie kleine Maschinen zu etwas gebracht, waren wir. Waren Teil dessen, was die Welt mit Unwissenheit, Dummheit und Raffgier zum Kollabieren gebracht haben, mit allem gerechnet, nur nicht, dass das System, das sie selber zur Hochform idiotiert haben, sie nun ausspuckt, wie all die anderen, die sie verachten, denen sie sich überlegen fühlen. Und sitzen nun auf der Straße im Moment in diesem Restaurant, in dem sie ihre Kreditkarten ein letztes Mal überziehen und tun, als wäre alles nur ein schlechter Schlaf. Sie werden zu Tausenden aus den Fenstern springen oder zu Säufern. Sie werden ersticken an ihrem Erbrochenen, nachts vor diversen Mülltonnen, werden sich Geschlechtskrankheiten holen beim letzten Fick mit zu preiswerten Prostituierten. In Ibiza an einer Überdosis sterben, sich windend den Körper von Karzinomen zerfressen. Aber das wissen sie zum Glück noch nicht. Sie glauben immer noch an ihren Erfolg, ihre Überlegenheit haben, mit dem Volk nichts zu tun, mit dem allgemeinen Gejammer. Noch besitzen sie funktionierende goldene Kreditkarten und coole urbane Lebensräume. Ich kann mir kein anderes Leben vorstellen. Das ist das Schlimmste, dass ich keine Idee habe, keinen Ort weiß und nichts. Gott langweilt sich auch und wird böse. Rauch brennt in meinen Augen, sehr entfernt höre ich Menschen schreien oder Tiere, etwas, das wie Feuer klingt. Ich setze mich auf und sehe blutende Menschen mit aufgerissenen oder fehlenden Augen durch Schutt taumeln, ein leises Züngeln an diversen Stores, verschiedene Körperteile, die Trikotagen verschmort zu einer dunklen Masse. Einigen Leuten stehen die Haare in die Luft, sie betteln um Hilfe oder Wasser oder Mutter, sehr leise. Merkwürdig, dass keiner schreit. Ich dachte immer, bei Unglücken würden Frauen spitz schreien. Die leicht rauschende Ruhe wird absolute Stille. Endlich weiß ich, wie es inmitten einer Katastrophe ist, gar nicht. Ich denke nicht, fühle nicht, mein Puls ist sehr verlangsamt oder so schnell, dass es rauscht, das Herz. Ich stehe auf und wundere mich, dass beide Beine noch vorhanden sein müssen, denn ich falle nicht um. Ein wenig scheue ich, nach meinen Armen zu schauen. Wenn sie weg sind, werde ich das noch früh genug merken. Ich folge einer nackten Frau, die noch eine Strähne blond gefärbten Haares auf einem schwarzen Schädel trägt. Sie schwankt in eine Richtung, das heller scheint. Die Frau fällt um, sackt einfach in sich zusammen, zu Boden. Ich steige über sie und einige Bretter, über Gläser und Körper. Wo kommt das Wasser am Boden her? Das Wasser, das von der Decke tropft. Warum sind die Bretter verbrannt? Ich habe keine Holzbretter gesehen zuvor. Der Geruch ist eine Mischung aus Steghaus, Kot, erbrochenem, verkohltem Holz und Kälte. Ich stehe auf der Straße und bin erleichtert, dass es eine Straße gibt, Luft und dass noch ein Himmel ist. Der normale Ockerton der Gebäude, Straßen, Bäume, die das fehlende Sonnenlicht überlebt haben, leuchtet wie radioaktiv. Ich bleibe stehen an einer besonders unattraktiven Brücke, darunter Gleise, auf denen keine Züge fahren. Die sind in Restaurants oder an Events oder in die Luft geflogen. Der Himmel ist laut von Hubschraubern, hell von Zeug, als würde sie brennen die Nacht. Neben mir ist ein Hund zu stehen gekommen, seine kleine, wie falsch gewaschene Sorte Hund mit einem schielenden Auge. Er steht ruhig und sieht mich an, mit einem Auge, das andere schaut in den Himmel. In seinem Blick liegt etwas wie eine Aufforderung. Er dreht sich langsam, fast aufreizend ab und beginnt vor mir zu laufen. Alle Meter dreht er sich um, sich vergewissernd, dass ich ihm folge. Der Hund überquert einige Straßen, läuft vor mir auf dem Bürgersteig, er schaut sich um, lockt, scheint zu winken und es dauert einige Zeit, bis ich begreife, dass wir uns im Kreis bewegen. Nach etwa einer Stunde sind wir wieder auf der Brücke, Züge fahren, noch immer nicht. Der Hund bleibt stehen und schaut mich lange an. Dann springt er in die Tiefe auf die Gleise. Ich sehe ihm nach, sehe weit unten in der Dunkelheit den kleinen, verwaschen wirkenden Körper liegen. Die Nacht ist hell in einer ungesunden Art. Kein zartes Reflektieren meterhohen Schnees. Ein Operationslicht ist draußen. Wechselt zu schnell mit gelber Dunkelheit. Hubschrauber flattern wie nervöse Falter dicht an meiner Wohnung vorbei. Ich sehe im Fernsehen, wie die Toten aus dem Restaurant der Bar, was weiß ich, getragen werden, in der ich mich noch vor wenigen Stunden aufgehalten habe. Bestürzung, Aufregung, Walkie-Talkies. Ich bin immer noch gefroren. Ich sehe Politiker, Kommentatoren, Vorsitzende diverser Religionsgemeinschaften und alle reden, sind erschüttert, betroffen und entsetzt. Ich habe Schüttelfrost. Im Fließtext unter den Männern die Neuigkeiten vom Rest der Welt. Irgendwo demonstrieren Globalisierungsgegner oder Castor-Gegner. In Amerika hat es Überschwemmungen gegeben, zwei Flugzeuge sind abgestürzt, eine Giftgaswolke zieht über Italien, eine iranische Schule ist versehentlich von Raketen getroffen worden, die Zahl der Arbeitslosen hat sich verdoppelt. Und trotz internationaler Proteste, wir protestieren, Unterschrift der Kanzler von Rumänien, wurden in Somalia einige Frauen zu Tode gesteinigt wegen irgendwas. Wahrscheinlich hatten sie eine Straße überquert. Menschen drängen in oder aus Supermärkten. Vereinzelt wird gepöbelt. Der eine oder andere stürzt, wird zur Seite gerollt, übergangen. Sie schlagen sich um Sägemehlbrot, kommen mit vollen Taschen aus den Läden, verlieren die Waren, bücken sich, rollen in den Rinnstein, Schaufenster brechen. Blaulichtwagen nerven. Natürlich regnet es. In speziell fetten, ungesunden Tropfen, die extra langsam fallen und kaum aufzuschlagen wagen, um dann doch angewidert eins mit der feuchten Oberfläche werden. Die Trinker und Junkies in den Fußgängerpassagen sitzen merkwürdig gerade. In der Schule halten sie sich, den Rücken durchgedrückt, die Augen angestrengt geöffnet. Greift einer nach der Flasche, scheint es ihm fast unangenehm, in das Schweigen hinein Trinkgeräusche zu erzeugen. Selbst die Junkies setzen sich ihre verrosteten, verätzten Spritzen fast filigran unter die Zunge. Keine Kinder zu sehen, kaum Frauen. Vor einem Radio- und Fernsehgeschäft einige Leute in atemlosen Schweigen, habe nie begriffen, was das heißen soll, jetzt auch nicht, in atemlosen Flüstern also, sich ängstlich umschauend, wir stehen hier in einer Gruppe. Sind die nicht scharf auf Gruppen, die Terroristen? Es haben 3 weitere Anschläge stattgefunden. Finden Anschläge statt, wie Open-Air-Konzerte? Wie damals bei den Anschlägen auf das World Trade Center sind die Sachen vom ersten Moment an gefilmt worden. Vielleicht, weil heute alles gefilmt wird. Vielleicht, weil das deutsche Fernsehen die Sache organisiert hat. Ich erkenne die Zeitungsredaktion, aus der ich mich vor einer halben Stunde verabschiedet habe. Das Gebäude steht nur mehr als Schatten. Im Bild Vordergrund eine komplett aus der Mode geratene Lufthansa-Tasche, daneben ein mit Haarstoppeln bedecktes Bein in einem Puma-Sneaker. Ein Krankenhaus hat es zerrissen, von einem Kindergarten stehen nur noch die Grundmauern. Wir sehen den eingestürzten Turm der Deutschen Bank in Frankfurt, einen verwüsteten Club in London, den umgestürzten Eiffelturm in Paris. Keine Ahnung, wie sie das Ding zum Umkippen gebracht haben. Ich mochte ihn eh nie. Verachtete die Gitter und Verstrebungen, die Selbstmörder fernhalten sollten. Wozu sollte dieser hässliche Turm taugen, wenn nicht als Sprungturm für Lebensmüde? Scheiß Franzosen, die zu faul sind, ein paar zerschmetterte Körper wegzukratzen. Alles Schweine. Was kommt jetzt? Ich gehe heim, um in Ruhe nachzudenken, was kommt nach dem Konsum. Ich, das steht mal fest, war mir nie ein Freund. Ich habe keinen gefunden, der mich liebt. Die Liebe gab es nur in den Nächten, bevor ich mit dem Menschen war, den ich mir ausgesucht hatte, der mich unglücklich machen sollte. Lag ich in der Nacht, die vor der Liebe immer hell war, und habe gedacht, wie ich ihn halten wollte, den Menschen, meinen Menschen. Unter der Bettdecke mit kleinen Tieren spielen. Und singen wollte ich dem Menschen, bis er lacht, und lachen wollte ich mit ihm, bis wir aus dem Bett fielen, ihn wecken in der Nacht, wenn der erste Schnee fällt, und rauslaufen und dann ihn halten, bis ihm warm würde. Ich wollte alle Wege mit ihm gehen, die ich in meiner Einsamkeit gegangen bin, und die Wege wären neu. Ich wollte ihn füttern mit Kartoffelbrei und auf kalten Feldern laufen, nicht reden, weil das Gesicht gefroren, heim ins Bett und unter der Bettdecke mit kleinen Tieren spielen. Ich wollte den Menschen in der Nacht ansehen, nie mehr schlafen, satt sein, nur vom Betrachten seiner Arme, wollte ihm die Tränen essen, sagen, du musst nicht mehr weinen, ich muss nicht mehr weinen, weil wir nicht mehr allein sind. Wollte Sandburgen bauen, ihm aus Büchern lesen und die Fingerspitzen küssen, alle 100 nacheinander. Das dachte ich in den Nächten mit der Idee einer Person und war so aufgeregt, wie ein Geschenk erhalten war es mir. Dann kam der Mensch, er war aus Fleisch und eigenen Gedanken, es wurde meiner für eine Zeit und nie fühlte es sich an wie in den Nächten, da ich träumte. Er war nur Schweigen und Haut, die kalt war und mir fremd, Gedanken, die ich nicht verstand und Feindschaft von uns beiden, von mir und ihm, weil es sich für uns beide so anders anfühlte als die Idee. War das Schweigen zu groß, irgendwann der Geruch zu schlecht, dann ging ich oder der andere, es war egal. Es tat weh eine Zeit lang, eine tote Idee ist nicht lustig, bis ich mich wieder ablenkte und von einem Menschen träumte, der mich retten würde. Hat nie einen gegeben. Vielleicht gibt es nicht nur einen persönlichen Höhepunkt, den man meist nicht mitbekommt, sondern auch einen Tiefpunkt, an dem man sich entscheiden kann, aufgeben oder weitermachen. Ich entscheide mich fürs Weiterleben. Ich glaube nicht, dass ein Wunder auf mich wartet oder dass die Welt fantastisch wird, die Zukunft wie ein hängender Garten etc. Doch ich werde noch einen Anlauf nehmen. Ausprobieren, was passiert, wenn ich alles anders mache. Sterben kann ich nach dem Versuch immer noch. Ich trenne mich in jener Nacht am Rande der Straße von mir, verabschiede mich von all meinen Gewohnheiten. Sie haben sich nicht bewährt. Ich ziehe die praktischste Kleidung an, die ich besitze, packe einen Rucksack und lasse die Tür offen. Das ist ein guter Abgang. Einfach die Tür offen lassen, scheiß der Hund drauf. Ich habe mich bereits vergessen. Schon haben Gasmaskenproduzenten in den Zeitungen annonciert, Magnetarmbänder gegen Bakterien und radioaktive Strahlung werden angeboten. Am Himmel weht auf einem Flugzeug hinten dran Spruchband Werbung für Bachblüten gegen Angstzustände. Ich habe keine Angst. Nie habe ich vermeintlich weniger Sicherheit gehabt. Noch nie nicht gewusst, wo ich in der Nacht schlafen würde. Doch es scheint, als mache mich das Explodieren der Angst, der vorläufige Höhepunkt einer monatelangen Panikmache, deren bösesten Vorhersagen auf einmal Realität geworden sind, ruhig. Ich fühle mich zum ersten Mal als Teil einer großen Masse, der es genauso geht wie mir. Keiner ist in Sicherheit. Eine Frau erzählt: Das Sterben war unspektakulärer, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe immer geglaubt, es wäre wahnsinnig traurig, Abschied zu nehmen. Vom Geruch im Herbst, von thailändischen Nudeln und den Büchern Murakamis, meinen Freunden, schönen Filmen, dem Geruch von Kaminfeuer, der schwülen Hitze Asiens. Und dann war es völlig anders. Ich war so damit beschäftigt, zu husten, Schmerzen zu haben und um Luft zu ringen, dass ich irgendwann nur müde wurde, die Anstrengung so übermächtig, dass ich dachte, Himmel, ich möchte weg sein, es ist so mühsam. Dann habe ich mich noch etwas gequält und endlich war ich tot. Schön, dass Sie mich danach fragen. Nein, da ist nichts. All das verzweifelte Gerede von Tunnel, Licht und Engeln, tot sein ist einfach nur dunkler als schlafen. Ist Schlafen ohne aufzuwachen, ist Schlafen ohne zu träumen, ist wie der Zustand, bevor wir geboren wurden. Nicht der Rede wert. Das ist also der Beginn des Untergangs, den ich aufmerksam verfolge, denn zu einem Schauspiel wohnt man nicht jeden Tag bei. Nicht der Rede wert. Das ist also der Beginn des Untergangs, den ich aufmerksam verfolge, denn zu einem Schauspiel wohnt man nicht jeden Tag bei. Ich denke, das war es jetzt also. Ich werde hier sterben. In dieser beschissenen Stadt ausgerechnet. Vielleicht werden alle Toten in einer dieser gläsernen Einkaufspassagen aufgebahrt. Der danach bezeichnete schwarze Tod tritt in der Hälfte aller Fälle ohne Behandlung innerhalb weniger Tage ein. Immer tödlich ist die Lungenpest, wenn der Erreger eingeatmet wird, wie es beim Einsatz von Pestwaffen der Fall wäre. Bereits nach einem Tag hustet der Infizierte Blut und bekommt kaum noch Luft. Die Lippen färben sich blau, nach 2 bis 3 Tagen erstickt er. Gegen diese Pest helfen Atemschutzmasken. Infizierte müssen umgehend isoliert werden. Gegen natürlich vorkommende Pestbakterien helfen Antibiotika, nicht aber gegen die resistenten Kampfstoffe. Schutzimpfungen sind gegenwärtig nicht verfügbar. Man weiß nie, wozu man den Ablauf eines zünftigen Strahlentodes braucht, denn in Großbritannien wurde ein Atomkraftwerk sabotiert. Ist detoniert oder sonst was, ich weiß nicht genau, war gerade im Bad. Über die vielen kleinen Terroranschläge weltweit wird nicht mehr berichtet, es sind zu viele. China hat irgendwen mit irgendwas bombardiert, habe ich nicht genau verstanden, war gerade im Bad. Die zahlreichen Katastrophen, Erdrutsche, Überschwemmungen, Windhosen, ausgestorbene Tierarten, abgestürzte Flugzeuge, Eisschmelzen am Pol, entgleiste Züge, brennende Ölraffinerien, gesunkene Öltanker und umgekippte Giftmülltransporte locken keine Sau mehr aus dem Bad. Es begann letzte Woche. Sie haben den Königspalast gestürmt. Die Königin nackt durch die Straßen getrieben und aufgehängt. Danach explodierte es. Ich weiß nicht, wie so etwas entsteht. Einer fängt an und die Folgenden lassen raus, was immer in ihnen ist. Endlich dürfen sie, weil sie sich anonym glauben, Sau sein. Die Ausländer wurden durch die Straßen gehetzt, ihre Läden in Brand gesteckt, sehr viele aufgehängt. Dabei war nicht klar, wer das Attentat auf das Königshaus zu verantworten hatte. Manche mutmaßten, dass es schwule Anhänger des toten Pim Fortuyn gewesen sein könnten. Schwul mögen Königin Beatrix nicht. Sie hat zu wenig Glamour, zu wenig Taille, zu wenig Pailletten. Egal, das wird man nicht mehr herausfinden, wer sie umgebracht hat. Die Holländer sind jedenfalls durchgedreht. Der Hass hat sich so lange gestaut, der Hass des Menschen auf Reviereindringlinge, auf fremde Hautfarben, Gerichte, Gerüche und Geräusche. Seit Jahren müssen wir tolerant sein, weil der Fremdenverkehrsverein sich das so ausgedacht hat. Aber Menschen sind nicht tolerant. Und dann sprengte wer die Deiche, die ganze Geschichte wurde geflutet. Es geschah in der Nacht. Dutzende ertranken in ihren Wohnungen wie die Ratten. Eine Armee hat es ja nicht, die die Toten wegräumen könnte. Und so treiben sie dahin, die Seuchen sind da, die leeren Häuser werden geplündert. Das ist die Apokalypse. Ich habe im Radio gehört, dass sich Nordkorea mit China verbündet hat, die zweite Atombombe in Japan niedergegangen ist und ein Atomangriff auf die USA bevorsteht. Vielleicht ist er unterdessen bereits erfolgt. Europa demonstriert dagegen, sofern noch am Leben, wie immer, auch wenn es mittlerweile egal ist, wogegen es demonstriert, stets von allem betroffen, sich immer im Zentrum fühlend und moralisch überlegen. Das alte, verschimmelte Europa, das seine eigene Geschichte so gern vergisst und erstaunlich leergefegt scheint von allem, das etwas Vernünftiges zu sagen hat. Stattdessen entrüstete Intellektuelle, die erstaunlich ahnungslos vor sich hinmümmeln. Seit Jahren singen Stars gegen irgendwas. Hera Lind und Peter Maffay, Nena und Sky Dumont. Vor dem Untergang gab es zu viele vermeintliche Möglichkeiten, zu viel scheinbare Informationen und zu viel Konkurrenz, um treu zu sein. Wenn überhaupt, konnte man sich Moral nur noch im engsten Familienkreis erlauben. Alles andere war käuflich geworden. ABBA war auf einmal gute Musik, scheiß orangene Plastikmöbel waren witzig, Coelho ein Literat und Frauen bekamen ihr erstes Kind mit 45, weil sie vorher zu jung waren. Wie die Zeit raste, weil sich keiner mehr auskannte, es so schwer war, sich einer Szene zugehörig zu fühlen, weil es Tausende gab und sich alle ähnelten, alle Mittelmaß, Mittelstand. Irgendwie in Ordnung. Keiner kam mehr nach, mit den Informationen nicht und den Kriegen, dem Dafür oder Dagegen, der Geschichte und den Sprachen, die man lernen müsste, den Filmen und Büchern und Bildern und Moden und Marken und Werbung und Fernsehen und Theater und der Welt, so dass viele wie ich einfach erstarrten, apathisch die Zeit an sich vorbeirasen ließen. Und nun erwachen, dass es die Zeit nicht mehr gibt und die Welt nicht. So wie wir sie erlebt haben in den letzten 10 Jahren, die vielleicht 20 waren, so schnell vorbei. Alles bricht auseinander. Das hat nicht mit den Twin Towers begonnen, sondern mit dem Beginn der Menschheit. Es hat gegärt, gebrodelt und nun lösen sich alte, nie sicher gewesene Werte auf, sodass keiner weiß, wie man eine Position beziehen soll. Also einigen sich viele auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Wir wollen Frieden, was nur sagt, wir wollen unser altes Leben wieder. Mit klaren Feinden und Freunden, mit gerne Blockbuster sehen und ohne Angst unser Leben vertun, weil wir uns dafür entschieden haben. Und Liebeskummer sei doch der größte Schmerz, den wir kennen. Das führt doch alles zu nichts. Batman, willst du nur das eine? Es ist Sommer gewesen, ich habe im Meer gebadet und ein paar Mal bin ich mit einem Nachbarn fischen gewesen. Nun wird die Luft kühler, der Spätherbst hat begonnen, glaube ich. Ich nehme die Zeit anders wahr, sie ist egal. Ich wache mit der Sonne auf, frühstück im Bett und plane den Tag. Ich bestelle den Garten, ernte Zeug und koche es. Ich mache das Haus sauber, repariere Dinge, lerne Malern, Klempnern, Dachdecken. Ich lese sehr viel und lerne Finnisch. Einmal am Tag mache ich einen Spaziergang um die Insel, trinke einen Kaffee und rede mit Nachbarn. Ich habe nie gefragt, wie der stumme Mann den Weg zu mir gefunden hat oder warum. Ein paar Tage weiß ich nicht, ob ich morgens weiter im Bett frühstücken kann und ob ich eine Stunde in der Badewanne liegen darf, ohne unhöflich zu wirken. Doch dann tue ich das, was jeder vernünftige Mensch machen sollte. Ich verhalte mich so, dass es mir wohl ist. Von diesem Moment an lösen sich die leichten Spannungen auf, von da an leben wir zusammen. Manchmal kommt der Mann mit seinem Kaffee morgens in mein Bett. Mitunter begleitet er mich auf meinen Spaziergängen, manchmal schreibt er mir seine Gedanken auf einen Zettel oder zeigt mir Stellen in Büchern, die ihm bedeutsam erscheinen. Ab und zu fassen wir uns an und streicheln uns. Oder er trägt mich zum Meer, um mich ganz vorsichtig ins Wasser zu lassen. Er beginnt das Haus zu reparieren und bald kommen die ersten Nachbarn, denen er bei Zimmerarbeiten hilft. Ich mache weiter den Garten, das Gemüse, das Essen und lese. Lesen genügt als Lebensinhalt, merke ich. Und jemanden haben, mit dem man das teilt, das Leben. Die Katastrophen erreichen Finnland auch in der nächsten Zeit nicht. Das Land ist wirtschaftlich, kulturell und politisch wohl zu uninteressant für den Rest der Welt. Das ist das Geheimnis. Zu uninteressant sein, als dass irgendwer Erwartungen in einen setzt. Es geschieht kein Wunder. Der stumme Mann beginnt nicht zu reden, wir verlieben uns nicht und beißen uns keine Hautstücke ab in wilder Leidenschaft. Aber wir sind zufriedener, als wir es alleine gewesen wären. Die Anwesenheit eines angenehmen Menschen beruhigt mich auf eine Art, die ich noch nie erfahren habe. Wenn wir im Bett liegen abends und das Meer hören, mein Kopf auf seinem Arm, habe ich manchmal fast das Gefühl, als hätte ich es gelöst, das große Rätsel. Ende gut. Von und mit Sibylle Berg. Technische Realisation Herbert Kuhlmann und Elke Tratnik. Regieassistenz Oliver Metz. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2005. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff. Willkommen zum jazzmusikalischen Zwischenspiel auf WDR 3, heute mit Tönen des italienischen Musikers und Komponisten Gianluigi Trovesi. Im Studio ist Jörg Haidt. Thank you. der Klarinettist Gianluigi Trovesi im Duo mit Gianni Coscia am Akkordeon und der Kurt-Weill-Adaption Mahagoni, Szene 4, einem Titel aus ihrem neuen Album Roundabout Weill. Es ist die dritte Duo-CD der beiden Norditaliener, die vor genau 10 Jahren mit dem Album Radici debütierten. Die Musiker sind derzeit auf Tour, sie werden ihr aktuelles Weill-Projekt auch in NRW zum Besten geben, und zwar am 12. Juni in der Kulturfabrik in Krefeld und am 13. Juni, am kommenden Montag also, im Bunker Ulmenwall in Bielefeld. Gianluigi Trovesi ist nicht nur ein fantasievoller und stilistisch offener Holzbläser, sondern hat in der Vergangenheit auch immer wieder seine Fähigkeiten als Komponist und Bandleader eigener Projekte unter Beweis gestellt. Vor rund 4 Jahren war er zu Gast bei der WDR Big Band. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist auf der CD Dedalo dokumentiert. Nun also die WDR Big Band mit der Komposition Hörcap von Trovesi, der auch als Solist an Klarinette und Saxophon zu hören ist. Thank you. die WDR Big Band mit Gianluigi Trovesi und der Komposition Hörcap. Mit Dove la Città, dem Opener von Trovesis und Koschas neuer CD Roundabout Weil, verabschiedet sich der Jazz an diesem Mittwochabend. Fürs Zuhören bedankt sich Jörg Heidt. Zuvor wollen wir aber noch den Worten lauschen, die der italienische Schriftsteller und Semiotikprofessor Umberto Eco über die neuen Aufnahmen des Duos verliert. Zitat: Das Problem dieser Platte ist, dass sie einen Anfang und ein Ende hat, während diese Art von Halbschlaf endlos weitergehen müsste. Weil Koscha und Trovesi, wenn man sie machen ließe, nie aufhören würden, sich ihre hinterlistigen Provokationen zu liefern, immer dahin ausweichend, wo der Zuhörer sie nicht erwartet. Aber jeder der beiden ist immer präsent, bereit zu neuen Überraschungen.